Er ging weiter, ohne stehen zu bleiben. Er wollte sich schrecklich gern irgendwie zerstreuen, aber er wusste nicht, was er tun und was er unternehmen sollte. Eine neue, unbezwingbare Empfindung bemächtigte sich seiner, mit jedem Augenblick stärker und stärker. Es war ein grenzenloser, fast physischer Widerwille gegen alles, was ihm begegnete und was ihn umgab. Ein hartnäckiger, böser und quälender Ekel. Alle ihm Begegnenden waren ihm widerlich. Selbst ihre Gesichter, ihr Gang, ihre Bewegungen waren ihm widerlich. Er hätte am liebsten jemanden angespuckt, ja vielleicht sogar gebissen, wenn ihn einer angeredet hätte. Er blieb plötzlich stehen, als er auf der anderen Seite der Wassiljew-Insel an das Ufer der kleinen Neva unweit der Brücke hinauskam. »Da wohnt er ja. In diesem Hause«, dachte er. »Was ist denn das? Ich hatte doch gar nicht die Absicht, zu Rasumich hinzugehen. Es ist dieselbe Geschichte wie damals. Aber das ist nun doch sehr interessant. Ich bin mit Absicht hierher gekommen, oder hat das Schicksal meine Schritte gelenkt? Gleichviel. Ich sagte mir vorgestern, dass ich zu ihm nachher gehen werde, am Tage danach. Nun, und so ist es jetzt geschehen. Was ist denn dabei? Als ob ich jetzt nicht zu ihm gehen könnte.« Er ging hinauf zu Rasumichin ins fünfte Stockwerk. Rasumichin war in seinem Zimmerchen und arbeitete. Er schrieb etwas. Er öffnete ihm selbst. Seit 4 Monaten etwa hatten sie sich nicht gesehen. Rasumichin trug einen nahezu zerfetzten Schlafrock, hatte Pantoffeln an den bloßen Füßen und saß noch ungekämmt, unrasiert und ungewaschen über der Arbeit. Sein Gesicht drückte Erstaunen aus. »Was ist mit dir?« rief er aus und betrachtete den eingetretenen Freund vom Kopf bis zu den Füßen. Dann schwieg er und tat einen leisen Pfiff. »Steht es wirklich mit dir so schlecht? Du hast ja, Bruder, sogar unseren übertrumpft«, fügte er hinzu und blickte auf Raskolnikows zerlumpte Kleidung. »Aber so setz dich doch, du bist wahrscheinlich müde.« Als dieser auf das mit Wachstuch bezogene türkische Sofa hinsank, sah Rasumichin plötzlich, dass sein Besucher krank war. »Aber du bist ja ernstlich krank, weißt du das auch?« Und er versuchte, seinen Puls zu fühlen. Raskolnikow aber riss die Hand weg. »Ist nicht nötig«, sagte er. »Ich bin gekommen. Die Sache ist die. Ich habe keine Stunden mehr zu geben. Ich wollte deshalb... Übrigens, ich brauche gar keine Stunden.« »Weißt du was? Du fantasierst ja«, bemerkte Rasumichin, der ihn aufmerksam beobachtete. »Nein, ich fantasiere nicht.